fühlt sich wieder an, genau wie damals. Auf irgendeinem Dach über der Stadt. Nebel und Weißwein, nur wir und die Skyline. Wir brauchen nicht viel, nur dieses Gefühl. Mitternacht, Mitternacht, doch der Späti öffnet immer noch.